Hey Jungs, alles klar oder was hier? Jetzt machen wir korrektes Spiel mit euch, weißt du? Alle korrekten Mädchen im Haus, weißt du, sagen korrekt leck. Alle korrekten Jungs im Haus, weißt du, sagen mich, weißt du? 1, 2, 3. Mädchen, Jungs, Mädchen, Jungs, Mädchen, Jungs, Mädchen, Jungs, Mädchen, Jungs, Mädchen. Jungs, Mädchen, Jungs, Dankeschön an alle meine Fans. An alle meine korrekten Fans. Peace.